Ja, wieder sehr gespalten. Also der Film lief ja gestern am Sonntagmorgen. Man hatte tatsächlich das Gefühl, eine Messe zu besuchen. Also Terrence Malick, der ja mit seinen Filmen Badlands oder In der Glut des Südens in die Abgründe der amerikanischen Seele eingetaucht ist, ist nun tatsächlich zum Sonntagsprediger geworden. Und seinen neuen Film muss man sich von seiner Form her vorstellen wie ein Gebet. Also er arbeitet immer wieder mit Wiederholungen. Dann sieht man Blütenknospen in Großaufnahmen oder Wasser, das fließt. Und dazu hören wir immer die inneren Monologe seiner Figuren. Und die suchen eben die Liebe, die sie liebt. Und es geht um Ehepaar in der Krise und um einen Priester, der ins Zweifeln gerät, der in die Armenviertel geht, dem Gott abhanden gekommen ist. Und das ist eigentlich schon die Geschichte. Das sind eigentlich nur so Fetzen, die uns erzählt werden. Und der Prediger sucht eben auch die Liebe wieder vom Gott, weil es ist die Liebe, die ihn existieren lässt. Und das ist eigentlich schon die Botschaft dieses Films. In Tree of Life gab es noch eine Kerngeschichte, die überzeugen konnte. Die Geschichte einer Familie war das. Fehlt das hier völlig? Ja, es gibt eigentlich gar keine Geschichte mehr. Also es gibt nur noch so lose Handlungsstränge. Die Figuren reden auch gar nicht mehr miteinander. Das sind nur diese inneren Monologe, wo sie eben auf Sinnsuche gehen. Und zunächst gibt es eine Feier einer jungen Liebe, die ist ganz rauschhaft gefilmt, aber auch sehr züchtig. Also das Paar läuft über die Wiesen, hüpft auf Betten rum. Und dazu gibt es viel klassische Musik. Dann sehen wir den Priester, der mit behinderten Menschen redet. Und ich muss sagen, visuell macht das trotzdem alles her. Es gibt so eine schwebende Kamera, die hat so was Allmächtiges, die schaut auf uns Menschen runter, sie schwebt unter uns hindurch, über uns. Und da ist Terrence Malick wenigstens konsequent. Also die Transzendenz, von der er uns erzählt, die ist eben auch in den Bildern drin. Lassen Sie uns noch über einen weiteren Film sprechen, der auch für Kontroversen gesorgt haben muss. Enter the Void, der Film einer orthodoxen Jüdin, lief ebenfalls im Wettbewerb von Venedig. Was waren hier Kritikpunkte? Ja, es ist schon eine sehr seltsame Entscheidung gewesen, diesen Film überhaupt im Wettbewerb zu zeigen. Natürlich kann man sagen, das sind ja ganz interessante Informationen, die uns dieser Film liefert, weil er uns tatsächlich mit in dieses ultraorthodoxe Leben nach Tel Aviv nimmt. Es geht um eine junge Frau, die verheiratet werden soll. Aber schon alleine diese Tatsache stellt der Film überhaupt nicht in Frage, wie überhaupt nicht das rigide Geschlechterverhältnis, was man die ganze Zeit sieht. Also es ist dann schon ganz spannend. Man sieht die Männer immer feiern. Es gibt den gütigen Rabbi und die Frauen sind immer dahinter und dürfen die Feiern nur so durch so Sehschlitze beobachten. Und unfreiwillig ist der Film natürlich dann trotzdem kritisch, aber ich finde, so ein Film sollte hier in einer Sondervorführung einfach gezeigt werden, weil diese Situation dieser Frau, die einfach ihr Schicksal sich so fügt, die sollte mehr in Frage gestellt werden und nicht so unkritisch reflektiert werden.